Frau Kolumna, haben Sie gehört? Die beiden fühlen sich ganz ungestört. Die haben sich zusammengetan und schmieden einen finsteren Plan. Ja, Herr Blümchen, auch ich bin sehr empört. Ich finde, das ist einfach unerhört. Die beiden verfolgen nur ihr Ziel. Doch jetzt reicht's, was zu viel ist, ist zu viel. Das ist ja ein dickes Ding, der Baron ein Widerling. Sieh mal einer an, unser Bürgermeisterchen. Oh Mann, der glaubt wohl, er ist hier der King. Das ist ja ein richtig dickes Ding. Das ist ja ein dickes Ding, der Baron ein Widerling. Sieh mal einer an, unser Bürgermeisterchen. Oh Mann, der glaubt wohl, er ist hier der King. Das ist ja ein richtig dickes Ding. Schnell zurück in den Zoo. Ja, wir müssen den anderen alles erzählen. Herr Blümchen, wir schreiten zur Tat.